Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Heimatmelodie, hier spricht Michael Wolsing aus Holland. Und auch ich höre gerne Radio Heimatmelodie. Oh.